Eigentlich fing alles mit diesen seltsamen Zettelchen an. Ein Stapel mit irgendwelchen zusammengewürfelten Tucholsky-Zitaten. Ein Stapel mit Blaupapierdurchschlägen von handgeschriebenen Briefen an ihn. Ich bin es leid, mein Lieber. Gründlich leid. Wie mir zu Ohren gekommen ist, hast du schon wieder eine andere. Noch dazu in Hindos. In genau dem Häuschen, das ich für dich gesucht und gefunden habe. Ich glaube, ich werde bei dir mal nach dem Rechten schauen müssen. Peter Panthers Ende. Ein Hörspiel von Ulrich Land. Regie Annelie Backhausen. Ich meine, das wären mehrere Fliegen mit einer Klappe. Endlich ein Thema für die Masterarbeit. Tucholskys Tod. Wenn das keine Erkenntnislücke ist. Außerdem ein Jahr Deutschland. Und die Tucholsky-Gesellschaft zahlt es auch noch. Und zum Dritten könnte ich direkt in Schweden, hier vor Ort, ansetzen. Könnte endlich mal mit meinem Kaff hier was anfangen. Ein wenig lesen. Und was die Deutschen hier in Hindos angeht, sollte mir Marieke helfen können. Und Urgroßmutters Briefe. Für eine Bewerbung auf ein Stipendium sollte das allemal reichen. Tucholsky in Hindos. Unter besonderer Berücksichtigung seines immer noch ungeklärten Endes. Na, solltest du nicht besser lesen und fleißig schreiben, anstatt hier spazieren zu gehen? Schöpferische Pause, Marieke. Und außerdem setze ich auf Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe? Ja, du heißt doch Marieke Ilmar, oder? Aber ja, das weißt du doch. Aber eigentlich heißt sie doch Ilmert. Richtig? Dein Großvater war Dr. Markus Ilmert, oder? Ach, daher weht der Wind. Vorstandsmitglied der deutschen IG Farben und später deren Geheimdienstchef. Worauf willst du hinaus? Und deine Urgroßmutter, also Ilmerts Schwiegermutter, die hat doch in den 30er Jahren auch schon hier gewohnt. Hier in diesem Haus. Soweit ich weiß, ja. Und hier um die Ecke Tucholsky. Ja, ist ja nun kein Geheimnis. Und dein Großvater? Hat er eigentlich auch hier in Hindos an seinem Auslandsgeheimdienst gestrickt? So 35 zum Beispiel, kurz vor Weihnachten 35. Ach, du meinst, als Tucholsky... Warte mal. Sie verschwand ins Haus und ich hörte sie im Keller in irgendwelchen Regalen rumoren. Wieso hat sich eigentlich keiner aufgemacht, dieser verdammten Frage nachzugehen? Wäre doch ausgesprochen merkwürdig, wenn die Nazis beim Tod von Tucholsky nicht die Finger im Spiel gehabt hätten. Stattdessen kursieren bloß diese beiden Erklärungsansätze, einer vager als der andere. Dass Tucholsky entweder lebensmüde war und sich mit einer Überdosis Schlafmitteln ins Jenseits befördert hat, oder dass es ein Tablettenautomatismus war, dass er also immer mehr Schlafpillen einwerfen musste, damit sich überhaupt noch eine Wirkung einstellte. So lange, bis die Wirkung dann irgendwann tödlich war. Und mit dieser Erklärung, Teufel nochmal, haben sich Tucholsky-Biografen, Literaturwissenschaftler und selbstgestandene Linke zufrieden gegeben. Das ist lächerlich, schlicht lächerlich. Ich sehe kaum noch Black, sondern gar nicht mehr. Aber komme ich, der olle Theobald Tiger, Ignaz Wrobel, Peter Panther und wie ich mich so alles geschimpft habe, komme ich jemals aus dieser Kanalröhre heraus, in der ich seit Jahren klemme? Ist die kalte Seite bei mir ganz nach außen gestülpt. Lauter Stacheln. Das ist nicht schön. Hey, Tucho, Dicker. Ich schreib mir hier einen Wolf und du geruhst zu ruhen. Schweigst wie ein Grab. Dabei bist du doch noch gar nicht ganz tot. Hier, hab ich mir doch gedacht, der hat einen Erfüllungsgehilfen gehabt. Hier! Marieke Ilmert hielt mir triumphierend einen aufgeklappten Ordner vor die Nase. Meine Großmutter konnte nichts wegschmeißen. Der ganze Ordner voll mit ausgeschnibbelten Zeitungsartikeln. Säuberlich nach Jahr und Datum sortiert. Wie gut, dass du offenbar auch nichts wegschmeißen kannst. Hier, schwarz auf weiß, Wilfried Brausmann. Ein blutjunger Kerl, aber schau mal. Der steht wie ein Fragezeichen. Mann, stell er sich mal gerade hin. Und sofort kam meine Fantasie in Schwung. Mann, stell er sich mal gerade hin. Schlapp wie ein Lämmerschwanz, wie sieht das aus? Rücken durchdrücken, Mann, Brausmann. Schau ja mal hin, schau ja mal her, so ein Buckel passt nicht zu einem arischen Burschen. Du bist doch Arier, oder? Aber, Den Aria-Nachweis, also, den habe ich doch in meinen... Aber der war doch bei meinen Bewerbungsunterlagen, also... Ich erwarte dich in Schweden. Stopp. Erwarte dich Montag in einer Woche in Hindos bei Göteborg. Zielperson, Dr. Potocholski. Stopp. Wohnhaft, Villa Nitschölün. Alter, 45. Also, komm rüber. Stopp. Ilmat. Der war ja noch verdammt jung damals, dieser Brausmann. Wart mal, wie alt war der bei der Machtergreifung? 19. Gerade mal 19. Und 2 Jahre später schleppt dieser Ilmat ihn also als seinen persönlichen Adlatus mit nach Schweden, um ihn dann ruckzuck sich selbst und seinem nebulösen Auftrag zu überlassen. Hindos, den 14. Februar 1935. Verehrter Herr Dr. Ilmat, ich möchte noch einmal beteuern, dass es mich mit überschwänglicher Freude erfüllt, an einer konspirativen Aktion für Vaterland und Führer beteiligt zu sein. Noch dazu in einem Teil der Welt, wo der Winter noch wirklich Winter ist und eines Angehörigen der nordischen Rasse würdig. Darüber hinaus ist es mir eine übergroße Ehre, dass Sie es mir offenbar zutrauen, die Sache weitestgehend auf mich allein gestellt durchzuziehen. Seien Sie versichert, dass ich alles nur Erdenkliche tun werde, um Sie und den Führer, meinen geliebten Führer, nicht zu enttäuschen. Mit vorzüglichem Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und hochachtungsvollen Gruß, Ihr Wilfried Brausmann. Ich meine, man fragt sich ja, was gibt so ein Ilmat sich mit so einem stummen Fisch wie Tucholsky ab? In Schweden einen Geheimdienst aufzubauen, war ja wohl eine höhere Mission, als einen eh in der Versenkung verschwundenen Schreiberling auszupusten. Oh mein Gott. Ja. Oh. Entschuldige das Ambiente. Aber wenn es um meinen Großvater geht, da habe ich diese unausrottbare Paranoia unserer Familie geerbt. Oder nennt's meinetwegen Verfolgungswahn. Jedenfalls hört uns bei der Geräuschkulisse hier definitiv keiner. Was gibt's denn da so Geheimnisvolles? Naja, immerhin war die Berliner SD-Zentrale involviert. Amt 3, Sicherheitsdienst Ausland. Mhm. Mein Großvater hatte beim Röhmputsch auf der falschen Seite gestanden. Ach. SA-Stabschef Ernst Röhm. Der hatte angeblich einen Putsch gegen den Führer geplant und wurde kurzerhand einen Kopf kleiner gemacht. Und mit ihm über 200 andere SA-Mitglieder und missliebige Personen. Wer nicht auf der Seite des Führers stand, stand auf der Seite des Todes. Aber Ilmat kam davon. Er war bloß eine Hofschranze im 4. Glied. Da ließ man es ihm wohl als Irrungen und Wirrungen eines überengagierten Eiferers für die Sache des Nationalsozialismus durchgehen. Trotzdem war er natürlich beim Führer unten durch. Und da kam ihm die Idee, Tucholsky auf dem Silbertablett zu liefern. Ja, immerhin wusste er, dass Tucholsky in Hindos hockte. Direkt vor seiner Nase. Beziehungsweise vor der Nase seiner Schwiegermutter. Außerdem war Tucholsky nicht die schlechteste Währung. Als Schmierenjournalist, der jede Menge Schmähschriften und despektierliche Artikel über die Reichswehr und andere vaterländische Institutionen in die Welt gesetzt hatte. Dr. Tucholsky empfängt heute keinen Besuch. Mich schon. Niemanden. Sie werden verzeihen. Wie lautete der Wertename? Gertrud Meyer. Die, sagen wir, Sekretärin des Herrn Dr. Tucholsky. Und Sie? Wer sind Sie? Melden Sie Herrn Tucholsky, einen jungen Verehrer seiner Kunst, der extra aus Deutschland angereist ist. Dr. Tucholsky empfängt heute nicht. Hat die Nase voll. Gestrichen voll. Nasennebenhöhlenvereiterung. Ich weiß nicht, wie viel in die letzten paar Monate. 5 Operationen allein in die vergangene Winter. Also ich bin nicht 1500 Kilometer gefahren, hey, um jetzt hier von Ihnen... Das ist doch unerhört. So bleiben Sie sofort Herr Dr. Tucholsky! Hab ich gesagt. Ja, doch. Kann man denn ja nicht mal seine eigene 4 Wände seine Ruhe haben? Tut mir leid, Dr. Shen, der hat mich einfach... Ist schon gut, ist schon gut. Also, Von welchem Verwandtschaftsgrad an empfangen Sie, trotz Schnupfen? Nebenhöhlenvereiterung, wenn ich bitten darf. Die Nase, eine einzige kaputte Maschine. Wie hinter einer Wand aus Schleim das ganze Leben, sag ich Sie. Seelenverwandtschaft. Reicht das? Nee, auf keinen Fall. Ich bin Student, Herr Doktor. Student der Germanistik. Und fasziniert von Ihren Schriften. Och, Jörtchen. Konnte bloß eine Frage der Zeit sein, wann diese Hochstapelei auffliegen würde. Tucholsky mochte zwar literarisch verstummt sein, deprimiert und sonst was alles, aber auf den Kopf war er auch in Schweden nicht gefallen. Ich meine, schmeichelt mir ja, dass sich einer noch an mir erinnert und dann einer von der Herrn Germanisten so, ja, aber wissen Sie was, das juckt man nicht mehr. Nicht die Bohne, aber ich will mir eine Ruhe. Außerdem, die deutschen Schriftgelehrten, die haben auch zurzeit sowieso bloß eins im Kopf, das Geschreibsel von Samt und Sonder sämtliche Klassiker so zurechtzurücken, dass es für den Faschismus ohne Darmkneifen zu verdauen ist. Ich bin da anders. Ehrenhaft, Junge, aber sehr ehrenhaft, ja. Aber jetzt pass mal auf. Du marschierst jetzt ganz brav an die Heimatfront und sagst dein Reichsobergermanist, du hast Tatsache den ollen fetten Peter Panther Theobald Ignaz Kaspar Hauser besucht, hast ihn lebendig, aber maulfaul, wenn nicht mundtot vorgefunden. Aus dem wäre nichts mehr rauszuholen gewesen. Ein aufgehörter Dichter. Nee, damit lasse ich mich nicht abspeisen. Hey, Tucho, alter Bursche. Komm, ich nenn dich wieder Daddy und du mich dein Lottchen, dein Oberlottchen. Einverstanden? Wir haben uns doch die ganze Zeit prächtig verstanden. Eigentlich prächtig. Bis darauf, dass du mich am Ende hast fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Sommer 1932. Der so und so vielte Prozess gegen Karl von Ossietzky, der sich diesmal in der Not sah, die Kohlen für Tucholsky aus dem Feuer zu holen. Schließlich ging es um dessen Artikel über die Reichswehr und den Satz »Soldaten sind Mörder«. Aber wer dem Prozess fernblieb, war Tucholsky. Er schickte der Verteidigung Ossietzkys zwar Material in Hülle und Fülle, hatte aber wegen möglicher Übergriffe der Nazis Angst, selbst aufzulaufen. Mir wird mein Leben gestohlen von irgendetwas, das auf mir liegt wie eine graue Decke. Tucholskys schlechtes Gewissen hat Ossietzky letztlich wenig genützt. Ab 33 kam er aus den KZs gar nicht mehr raus, nur zuletzt, zum Sterben. Tucholsky jedenfalls muss für Teile der Linken als unsicherer Kantonist gegolten haben. Gewissensbisse? Freitod? Ein Komplott der Linken? Ich bleib dabei. Das war ein Schwein, dein Großvater, echt. Aha. Es gibt im Archiv der IG Farben Telegramme, Durchschriften von Brausmanns und von Ilmats Briefen. Und daraus geht ganz klipp und ganz klar hervor, dass es deinem Großvater mit Verlaub scheißegal war, ob der Junge dem schmutzigen Auftrag gewachsen sein würde, Tucholsky zu liquidieren. Wer sagt denn, dass der Auftrag wirklich so weit ging? Naja, ich meine, keine 500 Meter Luftlinie von hier ist Tucholsky untergeschlüpft. Und dein Großvater weiß ganz genau, dass sein Brausmann ein durch und durch fanatisierter Faschist ist. Zu allem bereit. Solange er nur im Entferntesten die Hoffnung haben kann, Hitler würde Gefallen dran finden. Kann man doch eins und eins zusammenzählen, verdammt nochmal. Das Ganze ist fast 75 Jahre her. Ach, die Tabakstumpen, die werden auch in Göteborg schiefgewickelt. Und die, die es in Hindus gibt, sind auch nicht von schlechter Eltern. Rauchrolle ist Rauchrolle. Aber man muss ja mal raus und große, weite Weltluft schnuppern. Große, weite Weltluft will er schnuppern, der Drecksjude. Warum ausgerechnet in Schweden, ha? In drei Deibels Namen, Tünne. Weswegen muss es diese Hohlköpfe eigentlich überall auf der Welt geben? Ich zeig dir gleich, wozu solche Hohlköpfe alles fähig sind. Herr Klassen, lassen Sie es gut sein. Komm, Doktorchen, wir gehen in die nächste Waggon. Den Deibel wegtun und mich vor den Torftrottel verkriechen. Torftrottel? Ich geb dir für Torftrottel, du! So, das ist für den Drecksjund. Oh, aufhören jetzt! Hörst du auf, fass doch auf hier noch! Das ist hier für den... Wieso hilft denn hier keiner? Über den großen Knacks meines Lebens komme ich nicht weg. Dass ich mich in der menschlichen Natur so schwer getäuscht habe. Ich hatte von Deutschland nie etwas anderes erwartet, wohl aber von den anderen. Eine klare und gesunde Abkehr von diesem Misthaufen und den Pulverfässern, die darunter liegen. Aber die Bourgeoisien aller Länder sind so an der kommenden Aufrüstung interessiert. Sie werden Deutschland nicht hindern, diesen Krieg vorzubereiten. Im Gegenteil. Darin habe ich mich getäuscht. Und nun mag ich nicht mehr. Die Attacke von dem aufgescheuchten Hitzkopf, der es offenbar für die Pflicht eines schwedischen Nationalisten hielt, Leute wie Tucholsky zu vermöbeln, dürfte den Nazi-Oberen in Berlin alles andere als recht gewesen sein. Sie werden Ilmert mächtig eingeheizt haben. Auch wenn er für die Prügelwut dieses dumpfbackigen Fanatikers nichts konnte, so hatte er doch versprochen, den Kasus Dr. T. auf die elegante Art zu lösen. Aber Ilmerts Probleme mit irgendwelchen Nazi-Strategen. Ob das eine Stiftungskommission beeindruckt? Werden sie mir dafür ein Tucholsky-Stipendium geben? Ja, aber warte, willst du jetzt hier wohl nicht jeden Tag aufkreuzen, wa? Nee, da hab ich keine Lust mehr, verstehst du? Ich hab keine Lust mehr, hier rumzuschlaumeiern. Und zu schreiben schon ja nicht. Und ich brauche auch keinen Besuch von irgend so einem herlaufenden Germanistenknecht. Weißt du was? Studier den ollen Goethe. Das passt immer. Sagen Sie, Satire. Wie konnten Sie eigentlich auf die Idee kommen, dass Sie mit Satire... Hätte ich dir diese Tara bloß nicht rinnen lassen. Das musste Ihnen doch schon lange klar sein. Das Satire und sei sie noch so messerscharf und nadelspitz. Das ist ja aber fein parat gelegt, wa? Dass Satire zwar literarische Wirkung entfalten mag, sprich, gelesen wird zwecks Erbauung, aber politische Wirkung? Handfeste politische Wirkung? Also... Pass mal auf. Das gibt Illusionen, da braucht man ein bisschen länger, um sich davon zu verabschieden. Manchmal so ja ein ganzes Leben. Der Glaube, dass man an was glauben kann. Wenigstens hin und wieder, wenn man so seine sentimentalen Sekunden hat. Der Glaube, der stirbt als Letztes. Nach der Hoffnung noch. Ich meine, Sie haben doch gesagt, Satire darf alles. Ja, war ich noch besser Laune, wa? Darf alles. Dürfen. Das heißt doch umgekehrt ja wohl, können nichts. Der Persilschein grenzenloser Freiheit bedeutet gleichzeitig politische Wirkungslosigkeit. Wo hast du die Weisheit denn aufgejabelt? Das Einzige, was Satire wirklich zu Wege bringt, ist Zersetzung. Moment. Zersetzung? Das ist doch eins von Goebbels Lieblingswörtern. Sag mal, du bist doch nicht etwa... Herr Tucholsky, wo denken Sie hin? Auf meinen Grabstein lasse ich meißeln. Hier ruht ein goldenes Herz und eine eiserne Schnauze. Gute Nacht. Daddy, Daddy, Tucho. Wie wär's denn mal mit einer Antwort auf meinen Brief? Komm, ich mach dir einen Vorschlag. Überleg's dir und versuch's nochmal mit dem Leben. Was hältst du davon? Wenn wir Weihnachten nochmal nach Schloss Gripsholm fahren. Wie im Sommer... Ach, wann war das? Sommer 29? Du wirst dich ja wohl noch dunkel erinnern. Sie war keine Prinzessin. Sie war keine Prinzessin. Sie war etwas, was alle Schattierungen umfasst. Sie war etwas, was alle Schattierungen umfasst, die nur möglich sind. Sie war mir alles in einem. Geliebte, komische Oper, Mutter und Freund. Was ich ihr war? Was ich ihr war. Habe ich nie ergründen können. Habe ich nie ergründen können. Du wirst dich erinnern, wer diese komische Oper war. Meine Wenigkeit, wenn ich dir da auf die Sprünge helfen darf. Also, versuch's nochmal. Wir versuchen's nochmal. Also kein Selbstmord. In einer Phase, wo Tucholsky angefangen hat, Pläne zu schmieden. Nicht nur, dass er nach Zürich zu seiner damals wohl Hauptgeliebten Hedwig Müller ziehen wollte, sondern endlich, wo er doch jahrelang wie ein Tiefseefisch geschwiegen hat, endlich war er wieder in Kampfeslaune. Wollte wieder zuschlagen, hat er gesagt, dass die Funken stieben. Ein schmetterndes Traktat gegen Knut Hamsun, der norwegische Schreiberkollege, der umgekippt war und zum Faschismus konvertiert. Und? Hat er den Artikel an den Mann gebracht? Nee. Das Osloer Arbeiterblatt hat abgelehnt. Denen war wohl der Mumm ausgegangen. Worauf Tucholsky vielleicht auch der Mumm ausgegangen ist. Ein einziger nicht gedruckter Artikel ist ja wohl noch lange kein Grund für Selbstmord. Und außerdem, wieso schreibt er weder seinem Bruder noch den Freunden? Ich meine, es war ja praktisch das Letzte, was er noch geschrieben hat. Briefe in Massen. Wieso schreibt er all denen keinen Abschiedsbrief? Auch seinen Frauen nicht? Den an seine Geschiedene, an Mary, das ja, weiß man ja. Inzwischen. Den hat er schon im November 35 geschrieben. Also Wochen vor seinem Tod. Und Gertrud Meyer, Tucholskys Letzte, tja, soll man sagen, Sekretärin, Geliebte, sucht ihr was aus, wahrscheinlich beides. Habe ich noch gekannt. Ja? Ausgesprochen nette alte Frau. Die Meyers haben ja seit Ewigkeiten hier gleich um die Ecke gewohnt. Das heißt, die harmlose Gertrud hat auch dein Großvater gekannt? Harmlose Gertrud. Wahrscheinlich. Sie könnte dem Edelfaschisten von IG Farbengnaden fleißig Informationen über Tucholsky zugetragen haben. Möglich. Das eröffnet ja ganz neue Perspektiven. Weil ich nicht wirklich weiß, wie oft sich mein Großvater hier im Haus seiner Schwiegermutter aufhielt. Der war ja ständig unterwegs. Von einer IG Farben-Niederlassung zur nächsten. Jedenfalls ist Gertrud Meyer die Einzige, die einen eindeutigen Selbstmordbeweis in Händen gehalten hat. Hat sie zumindest behauptet. Ein Zettel und 5 Worte. Laissez-moi mourir en paix. Das Letzte, was Tucholsky geschrieben haben soll. Na bitte, der wollte nur noch in Frieden sterben. Bloß, dass niemand anders als die Meyer selbst diesen Zettel zu sehen bekam. Sie will ihn verbrannt haben. Genau wie den Abschiedsbrief, den er ihr angeblich geschrieben hat. Sämtliche Unterlagen, vor allem die, die Tucholskys Tod betrafen, sind verschwunden. Gibt also nichts und nirgends etwas, was die Selbstmordhypothese hieb- und stichfest belegen würde. Aber auch nichts, was das Gegenteil beweisen würde. Bleibt nur Brausmann. Kapitel Lebensmut. Gestern habe ich wirklich und wahrhaftig gedacht. Nun kommt hier aber nicht mehr viel. Der Übergang wäre ganz leicht gewesen. Ich schweige tief und bin mich endlich los. Tucho, mach dir doch nichts vor. Vom endlich allem ein allerletztes Ende setzen faselst du doch schon seit Jahren. Als könntest du dir mit Wörtern Mut ansaufen. Komm, lass die Kirche im Dorf und lass dir helfen. Ich bekam das Stipendium. Und konnte den letzten noch lebenden, wie soll ich sagen, Zeugen in Deutschland aufsuchen. Einen uralten Mann. Was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen doch schon am Telefon gesagt. Also ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir auf meine alten Tage. Ein zierliches, trotz dieses unglaublichen Alters drahtig wirkendes Männlein. Unter akkurat gezogenem Scheitel, dieser Brausmann. Merkt man ihm an, dass er hier in seinem abgelegenen Thüringer Waldkaff regelmäßig Holz zu hacken hat. Ich weiß genau, ich habe nur ein einziges Kapital. Meinen jugendlichen Leichtsinn. Bisschen verschüchtert, trotzdem unterschwellig forsch und gleichzeitig mädchenhaft arglos. Leuchtende Blicke verstreuen, und im nächsten Moment sofort wieder jungfräulich unberührte Ahnungslosigkeit unter den Augenaufschlag legen. Er ist, ehe er es noch recht gemerkt hat, butterweich geworden und fängt an, von seinen jungen Jahren zu plaudern. 2 Sekunden später ist er mit Haut und Haar bei der Sache. Gut, Brausmann, gut. Das hast du doch alles schon mal prima rausgekriegt. Tagesablauf, Gewohnheiten. Gut, gut. Aber das muss jetzt doch noch reichen. Und frisst ordentlich Schlafmittel? Und nicht eben selten in Verbindung mit jeder Menge Alkohol? Na ja, dann fällt er vielleicht ganz von selbst in komatösen Tiefschlaf. Wie soll ich das verstehen? Als ich den Auftrag Dr. T. angenommen habe, ich war im sicheren Glauben, dass es darum gehen würde, die Zielperson auszuspionieren. Bloß auszuspionieren. Jetzt stell dich mal nicht so katholisch an. Wer A sagt, muss auch B sagen. Brausmann. Du glaubst doch nicht, dass ich der Führer jetzt, wo du so aufopferungsvoll die ganzen Details über Dr. T. rausbekommen hast, dass wir dich jetzt nicht weiter in die Pflicht nehmen. Aber ich... Für sowas, da bin ich nicht gemacht für sowas. Brausmann, deine Weinerlichkeit kotzt mich an. Du kannst wiederkommen, wenn du den Dicken beseitigt hast, wie auch immer. Ich bin bereit, sofort bereit, nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie ich Dr. T. das Leben schwer machen kann, aber... Wenn du jetzt kneifst, bist du schon ein Kopf kürzer. Das ist dein Todesurteil. Und ich will doch nicht, dass du mir vor die Hunde gehst, Mann. Nochmal, wenn ich weiterhin meine schützende Hand über deinen dummen Schädel halten soll... Das packe ich nicht. Nie. Gut, klares Wort. Das Telegramm an den Führer ist schon so gut wie unterwegs. Aber... Kein Wenn und Aber. Entweder oder. Der alte Brausmann erzählt, als wollte er noch einmal alles rauslassen. Mehr als 70 Jahre. Und es nimmt ihn immer noch mit. Schon drei. Sie vertun ja den ganzen Tag. Doktor? Doktor, so sagen Sie doch einen Ton. Doktorchen! Doktor! Wilfried, Sie schickt der Himmel. Der Himmel? Der Herr Tucholsky wollte mich doch zur Hölle schicken. Er rührt sich nicht mehr. Bloß dieses hässliche Gerüchel. So machen Sie schon. Wilfried, tun Sie etwas! Der junge Brausmann wird ziemlich verdattert dagestanden haben, wie er Tucholsky da liegen sah, mit der ganzen Fülle seiner leiblichen Hülle tief eingesunken ins Bett. Saft und kraftlos. Nur dieses Röcheln, das letzte Lebenszeichen eines der meistgelesenen Publizisten der Weimarer Republik, der Hunderte von Artikeln, Gedichten, Erzählungen, Miniaturen und unendlich viele Briefe geschrieben hatte. Und jetzt brachte er nur mehr dieses rachitische Röcheln zu Wege. Das geht zu Ende. Mein Gott, ist das grauenhaft. Wenn tot, werde ich mich melden. Och, ich will nicht dein Geschreibsel. Habe ich immer gehasst, wie du dich hinter deinem dickleibigen Humor verschanzt hast. Ich wollte das Original. Aber habe ich nicht zu sehen bekommen. Geschweige denn zu fassen. Und kaum ist die Gertrude aus dem Krankenhaus in Göteborg zurück, wo wir Tucholsky hin verfrachtet hatten, und wo er keine 6 Stunden später starb. Also kaum ist die Gertrude zurück, fix und fertig, obwohl... Obwohl was? Naja, das weiß ich eben nicht. Bis heute nicht, ob das bloß Erschöpfung war oder ehrliche Erschütterung. Auf alle Fälle war sie ziemlich fertig. Und wie gesagt, kaum ist sie wieder in Hindos eingetroffen, tippt ihr jemand auf die Schulter. Nein, Herr Kommissar, kenne ich nicht. Brausmann, der Name sagt mir nichts. Hatte Dr. Tucholsky denn, abgesehen von Ihnen, in den letzten Tagen Besuch? Nicht, dass ich wüsste. Wobei, ich war natürlich nur seine Sekretärin. War nicht 24 Stunden jeden Tag hier im Haus. Dann muss ich Sie bitten, mich zu den schwedischen Kollegen nach Göteborg ins Präsidium zu begleiten. Ich? Wir müssen Sie einstweilen als Hauptverdächtige betrachten. Aber, also... Ach, fällt mir ein, wann war denn das? Seit irgendwann Anfang Dezember tauchte regelmäßig diese Wilfried auf. Wilfried? Wilfried Brausmann? Brausmann weiß ich nicht, sag ich doch. Ich weiß nur Wilfried. Aha. Und wo ist dieser Wilfried jetzt? Kraftigt byggd. Kräftig gebaut. Fet. Korpulent. På vänstra överarmens insida ett litet sticksår. Auf der Innenseite des linken Oberarms eine kleine Stichwunde. Pupiller små. Pupillen schmal. Knappast hälften av vanlig pupillstorlek. Kaum die Hälfte der gewöhnlichen Pupillengröße. Kaum die Hälfte der gewöhnlichen Pupillengröße. Und so weiter und so fort. Aber eins verstehe ich nicht, Marike. Was? Kannst du mir erklären, wieso weiter unten im Obduktionsprotokoll hinter den Worten Vergiftung und Veronal ein Fragezeichen steht? Heißt das, das Schlafmittel, wovon er regelmäßig große Mengen eingenommen hat, war bei der Autopsie nicht hieb- und stichfest nachzuweisen? Oder war nicht klar, ob es wirklich das war, was zum Tod geführt hat? Auf alle Fälle scheinst du auch nach deinem ersten Besuch bei Brausmann immer noch kein einigermaßen belastbares Indiz dafür zu haben, dass er bei Tucholsky nachgeholfen hatte. Der und mein Großvater. Wäre noch diese seltsame kleine Stichwunde auf der Innenseite des Oberarms. Schlicht eine Spritze? Eben. Nirgendwo in seiner Krankenakte steht, dass sie ihm eine Spritze verpasst hätten. Kann doch auch Mord gewesen sein. Das kennt man doch von Geheimdienstlern. Versteckte Einstiche in der Hoffnung, dass der Pathologe sie übersieht. Naja. Aber auch das ist ja nicht mehr als eine Spekulation. Weißt du, was das Allermerkwürdigste ist? Dass diese Ungereimtheiten zwar in der einen oder anderen Schwarte über Tucholsky auftauchen. Dass auch die These erwähnt wird, es könnte sich um eine Liquidierung durch die Nazis gehandelt haben. Dass dem aber nie mal gründlich nachgegangen wurde. Und das, obwohl die schon im März 1933 Haftbefehl gegen ihn erlassen haben. Wegen dringenden Verdachts des Landesverrats. Und in der Schweiz und in Frankreich Gestapo-Spitzel auf ihn angesetzt waren. Vielleicht ist es nun alles gewesen, was in mir drin war. Nun kommt nichts mehr. Das ist nicht der Augenblick zu schreiben. Immer suchen ist nicht schön. Man möchte auch mal nach Hause. Und man soll in seinen besten Stunden schreiben, nicht in seinen schwachen. Das Spiel dürfte aus sein. Alter Tucho-Knochen, kannst einem irgendwie leid tun, muss ich zugeben. Stummer Rufer in der Wüste. Nicht nur, dass der Prophet nicht mehr zum Berg kommt. Es ist auch weit und breit kein Berg mehr da, der zum Propheten kommen könnte. Das Spiel dürfte aus sein. Na ja, gut. Ich war natürlich auch deshalb so maßlos erschüttert, weil der Dr. T., das war mein erster Toter. Der erste Tote, den ich überhaupt zu Gesicht bekam. Und ich hatte ihn ja am Tag vorher noch, ziemlich munter gesehen. Ein Blick in Brausmanns entgleistes Gesicht und ich weiß, ich hab ihn soweit. Der ist sturmreif geschossen. Jetzt tun Sie mal nicht ganz so harmlos, guter Mann. Ja, das. Ich hab im Göteborger Zeitungsarchiv viel Staub geschluckt und einen Zeitungsartikel zutage gefördert, der Sie interessieren könnte. Hier. Göteborgs Tinningen, 23.12.1935. Ging gestern bei der Redaktion das Bekennerschreiben eines gewissen Wilfried Brausmann ein, der sich selbst des Mordes an Dr. Kurt Tucholsky bezichtigt. Er habe unter Einsatz von Blausäurekapseln den Tod des Schriftstellers herbeigeführt, um im Auftrag des Führers und zum Wohle des tausendjährigen Reichs einen der berüchtigsten deutschen Nestbeschmutzer für ewig und alle Zeiten zum Verstummen zu bringen. Scheiße! Jetzt lass mich doch einfach abhauen! Bin als Märtyrer nicht geeignet! Verplombt, der Mist! Klar musste Brausmann natürlich die Beine unter die Arme nehmen und türmen, nachdem er in der Presse seine Selbstbezichtigung an den Mann gebracht hatte. Er warf sich schließlich aufs Dach von einem Güterzugwaggon und kam so tatsächlich auf die Fähre. Und in Kiel fiel den Grenzern nichts anderes ein, als ihn stracks nach Berlin zu expedieren. Während der alte Brausmann die Geschichte seiner Flucht aus Schweden zum Besten gibt, steigt er ächzend auf einen Stuhl und zieht oben vom Küchenschrank einen alten Aktendeckel hervor. muss die Selbstbezichtigung des jungen Deutschen angezweifelt werden. Womöglich handelt es sich bei ihm nur um einen Aufschneider und Wichtigtuer. Der Obduktionsbericht des Göteborger Sahlgrenschen Krankenhauses enthält laut Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Stockholm keinerlei Hinweis auf Fremdeinwirkung, wobei der Bericht aus Beweissicherungsgründen einstweilen unter Verschluss bleiben muss. Als Todesursache kommt somit ausschließlich die im Zuge der Autopsie nachgewiesene Überdosis an Schlafmitteln in Verbindung mit ausgiebigem Alkoholgenuss in Frage. Sie überschätzen sich maßlos, junger Mann. Ist übrigens nicht nur die schwedische Presse. Das Göteborger Autopsieprotokoll, das uns dankenswerterweise Herr Dr. Ilmert hat zukommen lassen, tönt ins gleiche Horn. Kein Spurenelement der von Ihnen angeblich eingesetzten Blausäure. Da haben die wohl nicht genau genug. Nee. Also nochmal. Dr. Ilmert selbst hat mir die beiden Blausäurekapseln gegeben, damit ich den Auftrag ordnungsgemäß und zum Wohle des Vaterlands würde ausführen können. Dann erzählen Sie jetzt zum dritten Mal. So lange, bis Sie mir glauben. Da es mir vergönnt war, die Zielperson auf ihrem letzten Weg ins Krankenhaus zu begleiten, hatte ich hinreichend Gelegenheit, ihr unterwegs eine Kapsel zwischen die Zähne zu schieben. Dann hätte man im Krankenhaus ja wohl Spuren in seinem Mund gefunden. Jetzt sagen Sie uns mal einen einzigen Grund, weshalb wir um alles in der Welt einem gewissen Wilfried Brausmann eher glauben sollten als den schwedischen Pathologen. Immerhin bin ich Deutscher. Naja, wird Ihnen ja wohl bekannt sein, dass wir den schwedischen Staat trotz aller Neutralität als befreundeten Staat betrachten dürfen. Und zwar nicht nur der wirtschaftlichen Verflechtungen wegen, wofür eure IG Farben ja wohl als Paradebeispiel steht, sondern auch wegen der nationalistischen Bewegung dort, die inzwischen die höchsten Kreise infiltriert hat. Können Sie und Ihre Kollegen sich ein Beispiel dran nehmen? Herr Ehmalt jedenfalls hat uns berichtet, Sie hätten ihm winselnd in den Ohren gelegen, dass Sie den Auftrag nie und niemals zu Ende führen könnten. Und darauf hat er Ihnen die Sache entzogen. Wenige Tage vor Dr. T.'s Tod. Das hat dann, wie soll ich sagen, ist dann zu einer Art Selbstlauf geworden, Herr Standartenführer. Gibt es eine ehrenvollere Aufgabe für einen Deutschen, als eine solche Zecke zu beseitigen? Kommen Sie zur Sache. Was heißt hier Selbstlauf? Das war plötzlich meine, ganz allein meine Sache. Herr Dr. Ilmert war über meine letzten Schritte nicht mal informiert. Es wird ja immer schöner, so einen Hans Wurst völlig auf sich gestellt agieren zu lassen. Aber Ihren Chef knöpfen wir uns nochmal gesondert vor. Also, junger Mann, Ihre Papiere, wenn ich bitten darf. Das war der Moment, in dem Sie ihn seiner Identität berauben wollten. Ihn für vogelfrei erklärten. Zur Unperson machten. Aber sie stellten ihn nicht an die Wand. Wer weiß, vielleicht war dieser Obernazi doch zu sowas wie Mitleid fähig. Hatte womöglich einen Sohn im gleichen Alter. Brausmann war offenbar schneller. Aber er behielt das steife rechte Bein. Knieschuss. Trotzdem hatte ich wieder mal Schwein. Mit einem blauen Auge davongekommen. Bin untergetaucht im Thüringer Wald und hab die verbleibenden knapp 10 Jahre des Tausendjährigen als Waldschratt überdauert. Und? Geht Ihnen Tucholskis Tod noch nach? Nochmal ganz klipp und klar. Ja, ich war beseelt von der NS-Ideologie. War Nationalsozialist, durch und durch. Aber wie Ilmert ganz richtig gesehen hat, ein Waschlappen. Also war die Gelegenheit günstig, das Gegenteil in die Welt zu posaunen. Den harten Kerl zu mimen. Nur leider haben die in Berlin den Finger prompt in die richtige Wunde gelegt. Anmaßung und Betrug, um in der Gunst des Führers aufzurücken. Aber an Tucholskis Tod sind Sie unschuldig. Statt zu antworten, förderte er stöhnend eine Schachtel ans Tageslicht. Darinnen, nach Art einer hölzernen Matruschka, wiederum 2 Schachteln. Halb so groß wie eine Streichholzschachtel. Original aus den 30er Jahren, das sah man auf den ersten Blick. Vergilbt und mit einem wenig einladenden Totenkopf darauf. Darin die unbeschädigten Blausäurekapseln. Ich habe damals 1000-mal den Gedanken in den Kopf genommen, dieses Teufelszeug endlich zum Einsatz zu bringen. Hab's durchgespielt. Vorwärts, rückwärts. Und als Ehmert mich weich geklopft hatte und ich endlich soweit war, musste ich erkennen, dass mir einer zuvor gekommen war. Das heißt, an einen Selbstmord glauben Sie nicht? Das auf gar keinen Fall. Ich hab Tucholsky ja noch kennengelernt. Der war körperlich auch, aber vor allem von seiner seelischen Verfassung her ein Wrack. Selbst wenn er im Gespräch immer noch der raffinierte Kopf mit der rauen Zunge war, so war doch unverkennbar, dass der Kern in der Nussschale bloß noch Mehl war. Nein, der war überhaupt nicht mehr in der Lage, gezielt Hand an sich zu legen. So viel Disziplin hätte der nie aufgebracht. Jedenfalls nicht in seinen letzten Tagen in Indos. Aber ehrlich gesagt, Sie machen auch nicht gerade den Eindruck, als würden Sie an die Selbstmordthese glauben. Würde ich noch einmal richtig gesund, so schriebe ich vielleicht. Aber niemals wieder das und niemals wieder so. Man kann nicht schreiben, wo man nur verachtet. Au. Nein, Daddy Tucholsky. Nicht mal dir ist Unsterblichkeit beschieden. Von Wiederauferstehung ganz zu schweigen. Wenn ich ehrlich bin, also, ich meine, warum soll ich es Ihnen eigentlich nicht sagen? Ich bin die Urenkelin von Lena Ludwig. Mir nicht bekannt, die Dame. Von all den Tucholsky-Frauen, Else, Mary, Hedwig, Gertrud und wie sie alle heißen, ist ja schon lange keine mehr am Leben. Und auch Lena Ludwig, Tuchus Lottchen, mit der er Schloss Gripsholm entdeckt hat, wie gesagt, meine Urgroßmutter, auch die hat vor etlichen Jahren schon die Augen zugemacht. Lange vor meiner Zeit. Aber ihre späte Tochter lebt noch. Also Ihre Frau Großmutter, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Lebt in einem Altersheim am Stadtrand von Stockholm. Und als ich, war ja logisch, in meinem Studium über Tucholsky gestolpert bin, habe ich mir ein Herz gefasst und habe die alte Dame aufgesucht. Um sie auszuquetschen. Wie mich? Ja, wenn Sie so wollen. Dem Tucholsky-Schweigegelübde in unserer Familie zum Trotz habe ich sie also ausgequetscht. Ich meine, ich konnte eh nur mit der Tür ins Haus fallen. Die hat mir natürlich sofort an der Nasenspitze angesehen, dass ich von der Hoffnung beseelt war, sie würde auspacken wollen. Vor allem nachdem Mutter Lottchen ja vor bald 50 Jahren so massiv angefeindet worden war für ihre Autobiografie, in der Tucholsky bekanntlich nicht gerade gut wegkam. Hat aber nicht viel gebracht, das Gespräch. Außer? Außer drei Schuhkartons von meiner Urgroßmutter. Und? Ergiebig? So ergiebig wie meine Schachteln? Durchaus. Lena Ludwig war mit ziemlicher Sicherheit von den Tucholsky-Frauen die frustrierteste. Sie hat seinerzeit für ihn das Haus in Hindos aufgetrieben und eingerichtet. Während Tucholsky selbst aber schon wieder auf einem ganz anderen Trip war und sich in sich selbst vergraben hat. Auch ihr ist es nicht gelungen, den aufgehörten Schriftsteller aus seiner depressiven Verstummung zu locken. Die drei Schuhkartons jedenfalls waren voll mit Tucholsky-Zitaten und mit den Blaupapierdurchschlägen ihrer letzten Briefe an ihn. Die zeigen, wie sehr sie sich Ende 35 nochmal um ihn bemüht hat. Sie wollen mir jetzt aber nicht irgendwelche rührenden Liebesdramen erzählen, die mich nichts angehen, oder? Es gipfelt darin, dass Tucholskys verbittertes Lottchen am 18. Dezember 35, drei Tage vor seinem Tod, eine Reise nach Hindos unternommen hat. Sieh mal an. Gertrud Meyer hat die Lena aber offenbar nicht gesehen. Gertrud hätte gewiss nicht verschwiegen, dass sie eine ihrer Konkurrentinnen in Tucholskys Haus gesehen hätte, kurz bevor er abdankt. Und jetzt wollen Sie wissen, ob ich damals Lena Ludwig in der Villa gesehen habe. Nein, hab ich nicht. Das heißt, das Betätigungsfeld meiner Urgroßmutter war die Nacht. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht irgendwelcher Liebesspiele wegen... Verstehe. Sie glauben, dass Ihre Urgroßmutter Tucholsky ein bisschen beim Sterben geholfen hat. Sie sind nicht bloß hier, um was rauszukriegen über den Zusammenhang mit IG Farben und Tucholskys Tod. Wollen Sie das alles wirklich nochmal aufrollen und veröffentlichen? Ich finde, nach all der Zeit muss endlich mal Licht in die Sache gebracht werden. Für Lena Ludwig war es einfach, Tucholsky unbemerkt eine Spritze zu setzen. An einer Stelle, die die Pathologie höchstwahrscheinlich übersehen würde. Es liegt also der Verdacht nahe... Bitte gehen Sie jetzt. Aber gerade Ihre Aussagen wären von großer Bedeutung. Ich würde... Ja, ich habe Ihnen schon so viel erzählt. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Bitte, gehen Sie jetzt. Ich habe meinen Plan aufgegeben. Alles läuft ins Leere. Der alte Brausmann starb kurz nach unserer Begegnung. Und ich werde das Gefühl nicht los, an seinem Tod mitschuldig zu sein. Er war müde. Und sein geheimer Einsatz im schwedischen Hindus taugte dank meiner Recherchen nicht einmal mehr für eine Lebenslüge. Man gräbt in der eigenen Familiengeschichte. Zu welchem Ende? Nein, meinetwegen muss die Literaturgeschichte nicht umgeschrieben werden. Urgroßmutter Lena mag ihr Geheimnis ebenso behalten wie Brausmann. Und du? Peter Panther. Ignaz Wrobel. Theobald Tiger. Tucho. Ruhe in Frieden. Er ging leise aus dem Leben fort, wie einer, der eine langweilige Filmvorführung verlässt. Vorsichtig, um die anderen nicht zu stören. Peter Panthers Ende, ein Hörspiel von Ulrich Land. Die Rollen und ihre Darsteller waren Kurt Tucholsky, Hannes Hellmann, Elin Korgestedt, Valerie Ceplanova, Lena Ludwig, Sascha X, Jettrud Meyer, Anna Bergmann, Marieke Ilmert, Anja Bilabel, Dr. Markus Ilmert, Hartmut Stanke, Wilfried Brausmann, Paul Herwig, Brausmann als Greis, Heinz Ostermann, Rüsen, Ulrich Land. Kommissar, Klaus-Dieter Klausnitzer. Klasen, Andreas Grötzinger. Technische Realisation, Patrick Huth und Tobias Kiendl. Regieassistenz, Daniela Wakonik. Regie, Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion, Georg Büren.